欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Julia, hast du heute Abend Lust auf einen Kinobesuch? Das ist eine gute Idee. Ich habe gehört, dass ein neuer Krimi läuft. Stimmt, Schatten der Nacht. Weißt du, wer der Regisseur ist? Ich glaube, es ist ein bekannter Filmemacher aus Berlin. Die Schauspieler sind auch toll. Wann fängt die Vorstellung eigentlich an? Um 20.15 Uhr. Sollen wir die Karten vorher online reservieren? Ich denke, das ist nicht nötig. Wir können die Karten direkt an der Kasse kaufen. Alles klar. Ich möchte aber unbedingt Popcorn und ein kaltes Getränk haben. Kein Problem. Ich freue mich auf die spannende Komödie. Ach nein, du wolltest ja den Krimi. Genau. Bis heute Abend. 刚才的对话很有趣，让我们来看看细节。首先 ，Thomas 问 Julia 是否想去电影院，他使用了 Lust haben auf 这个片语。 没错，这个片语后面要接受格 Akkusativ， 所以 Thomas 说的是 einen Kinobesuch。 Der Kinobesuch 就是去电影院的意思。Julia 接着回答，他听说有一部新的犯罪片正在上映。他说 ：“Ich habe gehört, dass ein neuer Krimi läuft。” 这里使用了 das 引导的从属子句，在这种子句里，动词 läuft 必须放在句子的最后面，而 der Krimi 就是犯罪片。 接着 ，Thomas 问了导演是谁 ：“Weißt du, wer der Regisseur ist？” 这是一个带疑问词的间接问句，疑问词 wer 引导子句，动词 ist 也要放到最后面。 Der Regisseur 是导演。Julia 回答说是一位来自柏林的 bekannt 知名电影人，而且 der Schauspieler 演员们也很棒。 然后问到电影几点开始。 Wann fängt die Vorstellung eigentlich an? 这里的 die Vorstellung 指的是电影的播映场次。 Julia 提议要不要先 reservieren， 也就是预订票，但 Thomas 认为可以直接在 die Kasse 售票处买票就好。 最后 Julia 说他一定要买 das Popcorn 爆米花盒 das Getränk 冰饮料。 Thomas 差点搞混了，他以为是 die Komödie 喜剧，但 Julia 想看的是犯罪片。 没错，这就是我们今天的重点内容。希望大家喜欢今天的电影院主题。我们下次见。